sein. Prominenter Free Fight, 1 gegen 2. Ich fick Tony die Unbeatheit. Ich komm im dicken Wagen, lasse die Bitches blasen und ficke Liquid Walker. Ich bin mir für nix zu schade. Du hast keinen fetten Bügel, sondern schlecht gevögelt. Dein Kokonärring, dieselbe Größe, ey. Steig in den Porsche ein, Nutte, ich bin born to die. Das SV in meiner Akte steht nicht für Sportverein. Schieß auf deine Cordon Bleu, Nickel Police, während du weiter abgezogen wirst von Chris Macari. Ficke dich, deine Mutter, deine Rapper-Freunde, weil ihr unter Menschen seid, wie Kellerräume. Du machst fette Beute, indem du harte Schwänze bläst und so arm bist. Für Geld musst du Zusammenspende geben. Fick auf Trap Beats, Rap ziehen, ich schlage wieder zu. Und das Einzige, was bleibt nach dem Massaker, ist Blut. Ich hab es prophezeit, nach dem Massaker kommt Blut. Meine alten Features werden vom Verfassungsschutz gesucht. Meine Waffe hilft zu Ruhm und macht Schwergewichtlern Angst. Farid Bang ist wieder back, der härteste im Land. Bang, bang, sag mir, wer hat Angst vor nem Stich? Sitze bei dem Polizeibehör und antworte nicht. Lege die Gun auf den Tisch, dieser Berber ist sehr krank. Farid Bang ist wieder weg, der härteste im Land. Mach auf Tito, wieso sind deine Hintermänner freigekopst? Ich bin Banger, doch bleibe Boss, Ninja Stern in deinem Kopf. Überlebst du das, musst du hinhören, Schlampe. Denn ich bin eine große Nummer, wie das, was Ringgirls halten. Vollzieh mit deiner Schwester eine obszöne Handlung. Und wieso passt dein Dick in einen Kopfhöreranschluss? Komme ich mit Bären, lassen sie dich Asphalt küssen. Kommst du mit welchen, sind es wahrscheinlich Waldfrüchte. Es knallt Schiss, ich hab den dicksten Hype und dafür auf den Streets gekämpft, wie Kimbo Slice. Du bist blind vor Neid, ich bleib Hardcore-Banger. Früher wart ihr Agro-Rapper, heute Bahnhofspanner. Frank White sieht man selten in der Menge stehen, aus Aufstraßenfesten der NPD. Du kannst in Rente gehen, wirst ganz kurz gefickt. Farid Bang ist back, sag mir, wer hat Angst vor nem Stich? Ich hab es prophezeit, nach dem Massaker kommt Blut. Meine alten Features werden vom Verfassungsschutz gesucht. Meine Waffe hilft zu Ruhm und macht Schwergewichtlern Angst. Farid Bang ist wieder back, der härteste im Land. Bang, bang, sag mir, wer hat Angst vor nem Stich? Sitze bei dem Polizeibehör und antworte nicht. Lege die Gun auf den Tisch, dieser Berber ist sehr krank. Farid Bang ist wieder weg, der härteste im Land. Der härteste im Land. Ich verteile Backpfeifen ab, jetzt keine Künstler, sondern Hintermänner angreifen. Der härteste im Land. Die anderen sind Lutscher, mein Benz ist kein Spanner, doch ein Hingucker. Der härteste im Land. Eins wurde Agro vernichtet, doch das hier ist Deutschraps Apokalypse. Der härteste im Land. Das Ende der Legende steckt das Messer in den Asphalt, der Banger geht in Rente. Ich hab es prophezeit, nach dem Massaker kommt Blut. Meine alten Features werden vom Verfassungsschutz gesucht. Meine Waffe hilft zu Ruhm und macht Schwergewichtlern Angst. Farid Bang ist wieder back, der härteste im Land. Bang, bang, sag mir, wer hat Angst vor nem Stich? Sitze bei dem Polizeibehör und antworte nicht. Lege die Gun auf den Tisch, dieser Berber ist sehr krank. Farid Bang ist wieder